Mutter macht die Wäsche, du verkriechst dich vor der Welt. Im Computer findet statt, was für dich zählt. Denn da spielst du World of Warcraft und bist virtueller Held. Im wahren Leben hast du jede Chance verspielt. Lieber Pilsator, den ganzen Abend lang, als dass ich deine Pillen schlucke. Lieber die Pudis für tausend Jahre, als dass ich deine Lügen lebe. Mit tausend Seiten Klopapier. Lieber Pilsator, den ganzen Abend lang, als dass ich deine Pillen schlucke. Lieber die Pudis für tausend Jahre hören, als dass ich deinen Worten glaube. Schlechter ohne Hirn und mit gespielter Sicherheit, ein Ritter mit verpeilter Selbstgerechtigkeit. In der Kindheit weggeschoben, in der Jugend ausgelacht, und jetzt hast du einen Clown aus dir gemacht. Lieber Pilsator, den ganzen Abend lang, als dass ich deine Pillen schlucke. Ich lasse lieber meinen rechten Arm abfaulen, als dass ich deinen Gruß erwidere.